Nein, du hast nicht die Rechte an dem Foto, aber auch nicht der Affe. Hi zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute: Tierrechte. Genauer gesagt geht es um ein Selfie, das ein Affe in Indonesien von sich geschossen hat. Hier involviert ist auch ein britischer Fotograf namens Slater, der auch die Urheberrechte für dieses Selfie, das der Affe von sich schoss, beansprucht. Zugegeben, es passt vielleicht nicht ganz zu den Themen, die wir sonst machen, aber es wurde uns von einem der Zuschauer vorgeschlagen und wir dachten, es ist auf jeden Fall ganz lustig und es könnte die ganzen ernsten Diskussionen auch mal ein bisschen auflockern. Worum geht es denn bei diesem Selfie? Das heißt, dieser britische Fotograf hielt sich dann bei dieser Makakenpopulation, das ist dann diese Affenart vor Ort in Indonesien, auf. Das ist eine bedrohte Affenart und fotografierte sie eine Weile. Irgendwann beschloss er dann, die Kamera so stehen zu lassen, in der Hoffnung wohl, dass ein Affe tatsächlich die Kamera selbst bedient und ein Selfie-Foto von sich selbst schießt. Und genau das ist passiert. Die Affen fanden wohl das Klickgeräusch des Auslösers so interessant, dass sie es häufiger gemacht haben und es entstand dieses berühmte Selfie-Foto. Das Selfie verbreitete sich natürlich super schnell im Netz und tauchte auch auf Seiten wie Wikipedia auf. Doch als Slater seine Rechte eintreiben wollte, denn er sah sich als Urheber des Fotos, sagte man ihm klipp und klar: Nein, du hast nicht die Rechte an dem Foto, aber auch nicht der Affe. Dadurch, dass der Affe es ausgelöst hat, er keine echte Person ist und Slater nicht das Foto gemacht hat. Und jetzt kommt eine andere Riesenorganisation mit ins Spiel, nämlich PETA, die Tierschutzorganisation. Was macht PETA? PETA beanstandet, dass es doch einen Urheber gäbe, nämlich den Affen. Das heißt, der Affe habe in vollem Bewusstsein dessen, was er tat, die Kamera bedient, um selbst ein Bild von sich zu machen. Damit sei er der Urheber. Slater hingegen sagt: Ich habe die Kamera so positioniert, dass der Affe dann dementsprechend den Auslöser drückt und dieses Selfie schießt. Das heißt, ich, Slater, der menschliche Fotograf, bin der Urheber, sagt, weil ich der geistige Erschaffer, der geistige Urheber des Fotos bin. Was diese Art von Klagen angeht, ist PETA natürlich kein unbeschriebenes Blatt. 2011 haben sie SeaWorld verklagt auf Sklaverei, dadurch, dass sie mehrere Orcas hielten. Sie beriefen sich dabei auf die amerikanische Verfassung. Das Ganze wurde vom Gericht jedoch abgewiesen, mit der Begründung, die amerikanische Verfassung gelte nur für Menschen. PETA wollte dann auch im Rahmen dieses Urheberstreits eine Affenspezialistin heranziehen oder beziehungsweise mit ihr zusammenarbeiten, die den Affen Naruto, um den es sich handelt, tatsächlich seit der Geburt kennt. Es handelt sich hier um eine Affenspezialistin namens Antje Engelhardt. Sie hat dann tatsächlich auch für längere Zeit mit PETA zusammengearbeitet. Irgendwann mal, so ihre Schilderung, erschwerten sich aber auch die Kooperationsmöglichkeiten und sie beschloss irgendwann mal, sich von Peter zu trennen. Als sie dann tatsächlich die Situation auch noch definitiv klären wollte, mit einem Anwalt von Peter, der dann auch im Rahmen dieser Urheberrechtsklage dann für Peter tätig war, hat dieser Anwalt sogar die Polizei gerufen und sie ist dann mit Handschellen von seinem Haus abgeführt worden. Laut eigenen Aussagen ist David Slater mittlerweile bankrott. Die Gerichtsverhandlung hat ihn sehr zu schaffen gemacht. Seine Fotobänder will keiner kaufen, warum auch, wenn diese Fotos quasi gratis im Internet verfügbar sind. Und er ist immer noch bis jetzt der Meinung, der Prozess läuft noch, und er ist immer noch der Meinung, dass er der geistige Eigentümer dieses Fotos ist. Und wer denkt, dass es keinen Bezug hat zur deutschen Politik, liegt falsch. Das heißt, auch die Partei der Grünen in Deutschland setzt sich dann für Tierrechte ein. Und hierbei setzen sie sich dafür ein, auch dass stellvertretend für Haus- und Nutztiere, zum Beispiel Tierschutzverbände, so wie PETA im besprochenen Falle, stellvertretend Klagen einreichen können. Das heißt also ein ähnliches Phänomen wie mit den Affen-Selfie. Grüne setzen sich auch vorrangig gegen Tiere im Zirkus ein, was einigen schon extrem einleuchten würde. Oder was denkst du, Gustavo? Durchaus. Ich denke aber auch, dass es auch ein absolutes Randphänomen ist, Zirkustiere, aber es ist sicherlich auch wichtig, sich auch hier in diesem Kontext zu engagieren. Wie zum Beispiel die Massentierhaltung, gegen die sich die Grünen kategorisch aussprechen. Ja, auch andere deutsche Parteien setzen sich dann auch ein, zumindest bei der Massentierhaltung und im Bereich Nahrungsmittelerzeugung oder beziehungsweise Nutzung von Nutztieren, dann auch stärker Kontrollen durchzusetzen durch den Staat und entsprechende Institutionen. Das sind sich auch nicht nur Grüne einig, sondern auch Linke und SPD. Das heißt, die deutsche Partei, die im Vergleich zu den bereits genannten Parteien ein wenig ausschert, und das liegt wahrscheinlich, hängt auch damit zusammen, dass sie dann auch besonders stark auch Landwirte repräsentiert, ist die Union, CDU, CSU. Sie arbeitet eher mal darauf hin, dass die entsprechenden Verbände der Landwirte und der Fleischproduzenten bzw. der Nutztierhalter sich dahingehend dann auch selbst mit einbringen, dass sie freiwillig sich dann auch verpflichten, das Leid der Tiere bei der Massentierhaltung möglichst einzuschränken. Das heißt also, ein freiwilliges Zuarbeiten zur Politik, ohne dass tatsächlich der Staat, so die Haltung der CDU, stärker in die Massentierhaltung oder in der Tierhaltung allgemein eingreift. Ja gut, Gustavo, jetzt bleibt natürlich die Frage, wem gehört das Selfie? Ja, das ist eine schwierige Frage. Das heißt also, die Antwort zu definieren hängt davon ab, ob man tatsächlich davon ausgeht, dass der Affe bewusst eine Maschine bedient hat, auf einen Knopf gedrückt hat, im vollen Bewusstsein dessen, dass indem er die Maschine betätigt, tatsächlich ein Bild von sich macht. Das muss erstmal belegt werden. Das heißt, solange das nicht belegt ist, tendiere ich ein bisschen eher dazu zu sagen, dass der menschliche Fotograf der Urheber ist. Auch wenn geistig, auch wenn er selbst nicht abgedrückt hat. Es sei denn, es wird tatsächlich belegt, dass der Affe ganz bewusst ein Foto von sich machen wollte. Das ändert die Situation. Dazu zitiere ich am besten eine Passage aus dem Artikel im Stern, der sich damit befasst hat. Leider ist es nicht möglich, Naruto zu den Ereignissen zu befragen. Schopfmakaken können nicht sprechen. Ich finde, das fasst diese Absurdität eigentlich ganz gut zusammen. Die Tatsache, dass so etwas überhaupt verhandelt ist, zeigt das, dass wir sonst keine größeren Probleme haben oder dass wir tatsächlich oder wir als Menschheit uns um alles streiten würden, solange es ein Streitthema gibt. Was glaubst du? Eher Zweiteres. Das heißt, es gibt ein Streitthema, es gibt tatsächlich jemand, der Klage einreicht über das Kapitalverfügung. Man muss ja auch bedenken, Peter ist eine Riesenorganisation. Das ist auch eine Riesen-PR für Peter. Peter ist überall in den Medien jetzt vertreten. Affen-Selfie, eines der populärsten Bilder der letzten Jahre im Internet und überhaupt weltweit, dieses Affen-Selfie. Und es wird jetzt gleichgesetzt mit Peter. Obwohl Peter ursprünglich nichts damit zu tun hatte. Eine gigantische PR-Aktion. Okay, um den Ganzen noch ein bisschen mehr Mehrwert zu geben, wollen wir noch kurz über die Haltung der Politik zu Tierrechten sprechen. Zum Beispiel die Grünen, die fordern ja, wie wir schon gesehen haben, viele andere Rechte für Tiere und es geht um die, sie sind gegen die Massentierhaltung, sie sind gegen Tierhaltung im Zirkus. Finden sie damit überhaupt noch irgendwo Anklang? Was meinst du? Ja, sicher. Also ich meine, in Deutschland wächst die Zahl derjenigen, die vegan oder vegetarisch leben. Sicher. Ist ja die Frage, das heißt, die Grünen wollen ja das ja auch so einrichten, das gehört zum Parteiprogramm, dass Haus- und Nutztiere über entsprechende Interessensverbände à la Peter tatsächlich rechtlich repräsentiert werden dürfen. Das heißt, nicht viel anders. Da gehen die Grünen im Vergleich zu anderen Parteien in Deutschland sicherlich einen Schritt weiter. Andere Parteien sind da zurückhaltender. Es gibt da graduelle Differenzen bis hin zur CDU, die im Bereich eigentlich relativ wenig zu sagen hat, beziehungsweise überhaupt nicht die Meinung oder Auffassung oder Tendenz teilt wie die anderen Parteien. Ansonsten, die Grünen wollen das, also die können sich das vorstellen, dass es in Deutschland tatsächlich zu solchen rechtlichen Auseinandersetzung kommt, wie im Falle des Affen-Selfies. Das heißt, indem ein Verband, eine Interessensgruppe stellvertretend für ein Tier oder für Tiere oder eine Spezies, die nicht menschlich ist, tatsächlich Rechtliches beanstanden kann. Ist das etwas, womit wir uns später in der Zukunft viel mehr befassen werden, was Rechte der Tiere angeht? Denn ich meine, es wurde ja schon, ich glaube, für einige Affenarten wurden sogar Menschenrechte festgelegt. Ja, soweit ich weiß, ist es auch Neuseeland gewesen, dass für Primaten menschenrechtsähnliche Rechte eingeführt hat. Zusammengefasst, ich glaube nicht, dass man in Deutschland tatsächlich dann auch von einem Tag auf den anderen Primaten ein solches Recht oder solche Rechte zugestehen wird. Aber es ist durchaus denkbar, dass Tiere, vor allem die Massentierhaltung, immer präsenter werden wird in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Es ist ja an sich lobenswert, sich für Tierrechte einzusetzen. Ich meine, dass Tiere wie Gegenstände behandelt werden, geht ja auch nicht. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass gerade bei Peter und bei einigen anderen Vertretern das Menschenleben so ein bisschen unter dem Tierleben gerät. Und das ist da, wo ich mich dann ein bisschen störe. Ja, das ist, also laut Programm ist es nicht unter den Tieren. Es sind aber gleichwertige, empfindungsfähige Wesen. Das heißt also, der Mensch ist nur ein weiteres Tier im Ökosystem Welt. Das ist dann die Auffassung von Peter. Das heißt jetzt nicht, dass eine Ziege oder ein Meerschweinchen über einen Menschen steht. Das sagt Peter ja auch nicht. Okay, dann sind wir laut Peter alles gleichwertige Tiere. Auch gut zu wissen. Aber was meint ihr zu diesem höchst seriösen und unfassbar brisanten Thema? Gehört das Affen-Selfie dem Affen? Oder gehört es den britischen Journalisten? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert unseren Channel und drückt auf das Glöckchen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Danke euch und ciao. Danke und ciao.